Vielen Dank, Frau Dr. Ferreford. Gibt es Anmerkungen, Fragen, Kommentare? Das erschlägt einem so ein bisschen, diese Faktenvielfalt. Über 1300 Biografien, also eine Archivarbeit, die wahnsinnigen Ausmaß hatte. Da ist eine Meldung, ja. Ich würde gerne das Stichwort aufgreifen von den vielen Fragen, die offen bleiben, und darauf hinweisen, dass wir bis heute nicht wissen, wie viele Menschen, psychisch kranke Menschen in Hamm zwangssterilisiert wurden. Insgesamt sind es mehr als 300.000 in Deutschland gewesen. Und wie viele Anstaltsinsassen, die damals ja nicht in Hamm untergebracht waren, die Hammer Bürgerinnen und Bürger, sondern in anderen Anstalten wie zum Beispiel Adlerbeck oder Eichelborn oder auch Lengerich. Und von daher ist es gerade bezogen auf den Sitz des Erbgesundheitsgerichtes hier in Hamm, das viele Urteile gesprochen hat, zu diesem Thema einen zusätzlichen riesigen Forschungsbedarf. Und das ist so, dass auf diese Art und Weise das Erschlagen, von dem Sie gesprochen haben, noch größer wird, als es ohnehin schon ist. Ja, gut, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Das sollte Inhalt von Band 2 werden. Aber das ist schon, das braucht auch seine Zeit, und es ist in der Tat, also auch, also es gibt Material dazu, ein bisschen was habe ich bereits vorliegen, aber ich müsste noch etliche Male ins Archiv, und dann glaube ich auch, dass es erschlagend wird, ja. Herr Professor Beine, Sie hatten noch eine Nachfrage, oder? Nein, das täuscht. Ich könnte nur Geschichten erzählen von den Entschädigungen, die Sie angedeutet haben. Ab 1980 gab es Entschädigungen für psychisch kranke Menschen, die zwangssterilisiert worden waren, die einen gültigen Entlassschein von einer Zwangssterilisation vorlegen mussten, die zur Begutachtung stellenweise den alten KZ-Ärzten wieder gegenüberstanden, die dann im Namen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung darüber urteilten, ob sie in Worten 5.000 D-Mark als Zwangsentschädigung bekamen. Diese 5.000 D-Mark, die sie bekamen, waren selbstverständlich anzurechnen auf die Sozialhilfe, wenn sie denn welche kriegen. Ja, in der Regel wurde da ja gar nicht entschädigt, sondern nur, es gab so eine Art Goodwill-Geschichte. Also es wurde nicht nachgerechnet, was haben die denn verloren und wie kamen welche Verdienstausfälle oder irgend sowas, sondern das war so eine Goodwill-Geschichte. Und es gibt eine Frau, die heißt, wie heißt sie denn? Ich glaube, Margret Hamm, die sich seit Jahrzehnten um Euthanasie-Geschädigte und Zwangssterilisierte da stark macht. Und das ist auch wirklich ein ganz schwieriges Kapitel. So. Ja. Sie haben was erzählt und auch geschrieben über Johanna Melzer. Über Johanna Melzer hat es ja auch so die ein oder andere politische Auseinandersetzung gegeben, als es um die Benennung einer Straße in Hamm-Herringen ging. Wie beurteilen Sie diese Auseinandersetzung? Also ich habe ja zu dieser Auseinandersetzung auch einen Brief geschrieben, der auch in der Zeitung zu lesen war. Und ich bin der Ansicht, dass also gerade die junge Bundesrepublik noch sehr viel Entwicklungsbedarf hatte Richtung Demokratie, bestimmt bis 1968. Es gibt Leute, die auch beispielsweise das KPD-Verbot als verfassungsfeindlich charakterisieren. Also das Ganze, den ganzen Prozess und das ganze Verbotsverfahren. Und durchaus mit sinnvollen Gründen und gut belegt, das Juristen auch von Brünig. Naja, jedenfalls bin ich der Ansicht, dass also Frau Melzer eine sehr schätzenswerte Frau ist und von daher diese Straßenbenennung. Wie gesagt, ich hätte gern noch eine bessere Straße für sie gehabt als da hinten was. Aber die Vorwürfe, sie wollte ja die Demokratie abschaffen oder sowas, das halte ich für historisch so nicht haltbar. Selbst wenn natürlich das darum ging, das System, was ja am Ende der Weimarer Republik da war, zu verändern, denke ich, hat es auch Grund in der sozialen Frage, die zu der Zeit virulent war. Und da muss man eigentlich mit ein bisschen sozialem Empfinden sagen, da musste was anders werden. Und wenn sich das dann eben in der KPD organisiert hat, dann war das zu der Zeit eben die passende Form dafür. Aber dass da irgendwas geschehen musste, das finde ich ganz klar. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben noch die Gelegenheit, hier Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Vielleicht könnten Sie uns schildern, was Sie für Band 2 beabsichtigen. Welche Gruppen, wann wird das erscheinen? Ja, gut, ja, genau, das ist zu Weihnachten. Ne? Ja, also es ist so, es hat schon sehr viel Mühe gekostet, dieses Buch zu machen. Und es gab alle möglichen Reibungen, Sand im Getriebe, dass das und zwischendurch mochte ich es auch schon gar nicht mehr glauben, dass es überhaupt je was wird und fertig mal vorliegt. Und von daher bin ich da erstmal so froh und es ist mir jetzt, ich habe auch gerade noch ein anderes Projekt, also kann ich sowieso nicht direkt mich wieder hinsetzen. So, wenn das alles gesundheitlich so bleibt und ich das hinkriege, dann werde ich mich da schon auch bald dran machen. Aber vor 2026 ist da überhaupt nichts zu sehen. Wenn wir dann um die Zeit im Oktober vielleicht schon was sagen können, dann wäre das schön, aber mehr mache ich da auch gar nicht zu sagen. Es gibt schon auch noch, es ist im Landesarchiv sind ganz viele Einzelakten und im Archivamt in Münster sind auch ganz viele Akten und die haben so, ich habe da schon ein bisschen reingeguckt, so krause Aufzeichnungssachen, dass ich das alles nachverfolgt habe, was da sich hinter verbirgt und dann auch wirklich, wenn ich wieder die einzelnen Menschen dann sehen will und nicht nur ist so ungefähr 500 oder 1000, dann wird das schon seine Zeit dauern. Wie lange haben Sie an diesem Band 1 gearbeitet? Ich habe das vorhin schon mal erzählt da bei der Presse. Das kann ich auch alles ganz schlecht sagen, weil ich eigentlich drauf gekommen bin, als 2006 die Sportausstellung im Museum war. Und da hatten wir einen Referenten eingeladen, der über die Roten Radler berichtete. Der Referent kam aus Osnabrück oder irgendwie so, also nicht aus Hamm. Und der sagte dann irgendwann, ja, wissen Sie denn, dass also auch ein Roter Radler, ein Kommunist aus Herring hingerichtet worden ist? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und der hat mir dann Material zukommen lassen, Kopien aus dem Bundesarchiv. Und so bin ich irgendwie auf die Spur gesetzt worden und habe gedacht, das müsst ihr doch jetzt mal genauer wissen, wie sich das alles verhält. Und dann festgestellt, dass Herring also nicht nur diesen einen Andreas Schillack, sondern als rotes Gemeinderatsmitglied hatte, sondern dass sie also zu 60% rot waren. Und dann ist ja daraus auch ein erstes Buch, das Rote Herring, entstanden. Und danach war das Thema immer im Hintergrund da, lief so mit. Und ich habe, ich glaube 2010, der Landschaftsverband im Museum die Ausstellung gezeigt hat, Verwischte Spuren, habe ich ein extra Kapitel über Hamm mit vorbereitet. Ich habe dann, hieß es auch mal, vom Museum, Sie können auch was schreiben über Nationalsozialismus. Da war das dann auch noch mal wieder präsent. Dann habe ich bei der Dauerausstellung im Museum einige Verfolgte vorgestellt und hatte die Idee, dass ein Karteikastenschrank, ja, alphabetisch mit den Namen der Verfolgten gefüllt werden sollte. Da habe ich dann vielleicht, was weiß ich, 50 Namen und merkte dann, ich habe keine Zeit mehr dafür oder es geht nicht weiter oder das lässt sich so nicht realisieren. Dann bin ich da erstmal davon abgelassen. Aber diese Idee, dass das ja ein Konzept sein kann, danach zu suchen und einfach über die standardmäßig genannt werden oder die so wirklich systematisch danach zu forschen, die war also spätestens da und das sind jetzt 10 Jahre. Und 4 Jahre habe ich bestimmt geschrieben. Und Sie haben recherchiert im Bundesarchiv, im Landesarchiv und wo noch? Bei den Kreisarchiven in Unna, in Warendorf und in Coesfeld, denn die Gemeinden, die heute zu Hamm zählen, gehörten früher unterschiedlichen Kreisen an, meinetwegen Heessen zum Kreis Beckum. Die Akten vom Kreis Beckum sind nach Warendorf, nach Coesfeld gegangen und, ist das richtig? Nein, Bockum-Hövel ist nach Coesfeld, so. Heessen ist nach Warendorf gegangen und so musste ich dann also die Kreisarchive aufsuchen, um diese Sachen zu machen. Ich habe die KZ-Gedenkstellen angeschrieben und habe in der Regel gute Auskünfte erhalten. Es gibt aber auch von den Arolsen-Archive, die haben wirklich die allergrößte Sammlung von Daten und Dokumenten zur Nazi-Herrschaft und zu der Verfolgung. Und da kann man also problemlos reingehen in diese, das ist alles online. Die haben auch für diese online zur Verfügungstellung von, was weiß ich, ich sag jetzt mal 10 Millionen Datensätzen, auch den UNESCO-Weltkulturerbepreis gekriegt. Das gibt es auch für Archive. Und da kann man dann, da habe ich auch etliche Personen gefunden, wo ich sonst keinen Zugang hatte. Also das, und dann eben Sachsenhausen und Buchenwald und Ravensbrück und Moring. Ich habe auch in Holland mit Borg, Westerborg und auch bei anderen Natzweiler oder Mauthausen auch Kontakt aufgenommen, also mit den einschlägigen KZ-Gedenkstätten. Frau Dr. Perefort, wenn Sie sagen, dass das Oberlandesgericht in Hamm eine unglaublich braune Seite hatte und sehr, sehr viele Menschen als Messer geliefert hat, ist jemals die NS-Seite der Tätigkeit des Oberlandesgerichts mal zu Buche gekommen? Ja. Ja, zum einen, ich glaube 1988, 89, Elke Hilscher hat mal was gemacht über NS-Justiz und Oberlandesgericht und es gibt eine Arbeit von Niermann, Eckhard Niermann, die ist nicht immer leicht zu lesen, da ist aber eine Menge drin und ich weiß nicht, ob Sie, gucken Sie mal, ob Sie die auch online kriegen. Ich meine, die wäre auch online zu ins Netz gestellt, dass man den nachlesen kann. Also da habe ich auch eine Menge Weisheiten herbezogen von dem Niermann. Der hat es nicht so pointiert, also nicht so engagiert, aber Unmengen an Fakten, wo man denkt, ach du liebes bisschen. So. Hat das Oberlandesgericht den Mut gehabt, in der zweibändigen Ausgabe über die Geschichte des Oberlandesgerichts diesen Teil auch zu veröffentlichen? Ja, da ist was drin, ein Aufsatz von Boris Spenol ist da drin, aber man kann da, glaube ich, mehr machen. So, ja. Eine weitere Frage noch. Ja. Ist jemals die Geschichte der Hitlerjugend in Hamm mal niedergelegt worden in einer Ausgabe, in einer Veröffentlichung? Sollte ich nicht wissen, ist mir nicht bekannt. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wie wir gerade gehört haben, es gibt noch viel zu tun. Ja, genau. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ja. Ich denke, das kann man schon sagen, dass wir Maria Perfort alle danken für diesen wichtigen Beitrag. Und ich wollte noch ein anderes Licht auf dich werfen. Es gibt Hoffnung in der Phase nach dem Berufsstand. Maria Perfort hat das gemacht, nachdem sie nicht mehr berufstätig ist. Und hier sitzen viele Leute, die mindestens so alt sind wie ich. Und ich möchte ein Plädoyer heute Abend dafür halten, dass wir unsere Zeit noch nutzen und sinnvolle Dinge zu machen, die deutlich über Urlaubsgestaltung, Enkelbetreuung, irgendwie Kaffee trinken, das ist alles gut, aber dass es darüber hinausgeht, weil wir haben das Potenzial und die Kompetenz und die Erfahrung und auch gerade in Hamm die Vernetzung, irgendwas zu machen, was deutlich über den privaten Horizont hinausgeht. Und dafür möchte ich Maria sehr, sehr danken. Du hast es in deiner Freizeit gemacht. Und nicht nur. Nicht nur, aber du hast doch sehr viel da Zeit reingesetzt. Und das finde ich neben dem Inhalt, der total wichtig für die Stadtgeschichte ist, finde ich das eben auch ein ermutigendes Zeichen, dass man einfach weitermacht. Und dafür nochmal Dankeschön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wenn es weiter keine Wortmeldungen gibt, dann war das, glaube ich, ein gutes Abschlusswort und ein guter Appell zum Schluss. Herzlichen Dank nochmal für Frau Dr. Perfort. Danke, schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause.